Dann gibt es eine kleine Hommage an den großen Rocksänger Eric Burdon zum 70. Geburtstag. Dann werden wir die neue Bab-CD ein bisschen näher vorstellen. Half so wild. Und es gibt auch Informationen über die Biocultura, die Bio-Messe, die gerade hier in der Stadt stattfindet. In der Stadt stattfindet und tobt. Wir waren nämlich da auf der Pressekonferenz und soeben hatte uns ja Herr Bigas Luna gegrüßt. Viele Hörerinnen und Hörer werden ihn vielleicht nicht an der Stimme erkannt haben, aber zumindest der Name ist ein Begriff durch La Teta y la Luna, der berühmte Film von Bigas Luna. Und fast wäre er auch Präsident des Spanischen Filmverbandes, der Spanischen Filmakademie geworden. Beginnen wir mit Wolfgang Niedecken. Wolfgang Niedecken hat vor ein paar Wochen, naja, seien wir ehrlich, im März, vor ungefähr 6 Wochen, ein neues Bab-Album abgeliefert. Half so wild auf Hochdeutsch. Ein Ereignis ist das allemal. Denn mit Bab ist es wie mit guten Weinen. Sie werden mit den Jahren immer besser. Ich sag's direkt, das Rockgefühl ohne Pose, ohne falschen Pathos, ohne Künstelei. Hier lebt es weiter in diesem Album. 14 neue Songs der Kölsch-Rocker, pünktlich beinahe zum 60. Geburtstag von Frontmann Niedecken, sind nun erschienen. Half so wild ist eine Art Bestandsaufnahme von über 30 Jahren Rockgeschichte. Es ist nicht einfach, denke ich, das Rockgefühl zu leben, dieses Gefühl anders zu sein, freier zu sein, wilder zu sein, unangepasster und dabei trotzdem älter zu werden, nämlich 60, wie zum Beispiel Niedecken. Rock war ja immer ein Jugendgefühl, aber die Rockgeneration ist mitgewachsen. Wir also, die Rockfans, haben das Interview mit Keith Richards gelesen und nicht vergessen, der ja vor kurzem seine Biografie, besser gesagt seine Autobiografie, herausgegeben hat oder hat herausgeben lassen, wie auch immer. Bab haben diese Groupie- und Drogengeschichten nie heraushängen lassen. Die Sex-, Drugs- und Rock'n'Roll-Posen. Bab war irgendwie untergründiger. Ich würde sagen sogar tiefer, leicht grüblerig auch, eben deutsch. Dann aber doch auch wild aufheulend, wenn es sein musste. Vielleicht muss eine deutsche Rockband von Format, die mit den großen angloamerikanischen Supergruppen auf Augenhöhe lebt und spielt, eben etwas anders sein. Nicht nur in der Sprache. Kölsch ist eben kein Deutsch. Und die Philosophie von Bab ist eben lebensbejahend, einfühlsam, kompromisslos und hart am deutschen Alltag entlanggeschreddert, entlanggewandert. Uns immer begleitend all die vielen Jahre. Wie oft, denke ich jetzt, hat ein Bab-Lied mich aufgemöbelt, einen Abend gerettet, an einem Kreuzberger Winterabend zum Beispiel, sagen wir 1981. Und die 90er Jahre über und die Jahrtausendwende. Nicht vergessen. Das Album Half so wild entfaltet wiederum die Babsche Themenpalette. Glasklar gespielter Rock, Straßenrock, Balladenrock, Bluesrock. Heimatverbunden ohne patriotischen Unsinn. Etwa der Song Klotwigplatz, mit dem wir jetzt beginnen werden. Bab, Klotwigplatz. Ich seh mich noch mit dem Damerad. Und der Niete putzt an der Theke von dem Bütchen um Klotwigplatz. Ob der Litfaßsaal Marlon Brando mit einem Südseeschuss und der Theo hielt Limo und Mann aus. Die Frings Sports und Roxy, der Schuh schön und der Hammerstün und jen über dat Hus mit dem Heli Severin. Und im Lade, wo ich ob ihr Wasser bin. Und an die Jahre der Eggeren am Ubiering, wo der Himmel voll Pinsel und Palette hing. All die Nächte mit all der Verrückte im Klopischeck und die Wahnsinnszick in der Schokoladefabrik. 92 im November war ich ziemlich platt, weil Jans Kölle kräht der Arsch hoch und komm auf Klopfigplatz. Und die Zängen auseinander und Klopfigplatz. Hier bin ich geboren, hier war ich zu Hus in dem 800 Meter Radius. Hier kenn ich all Platane, Bename, jede Spatz, jede unsere Stadt. Mingen Nabel der Welt, mit der Globischplatz. Das letzte gefüllte Jahrhundert, nur Krach und Dreck. Boah, der Globischplatz, hing an der Pritzversteck. Man hätte kaum noch dran geglöbt, doch so ja das für ihn. Wie trag sie, der Schuh schön, der Hermannsdünn. Und der Lade, wo ich ob ihr was bin, das ist schon okay so, weil die Welt sich dreht. Das ist schon okay so, okay, das ist wegen jetzt. Das ist schon okay so, das ist total normal. Das lebt schon immer so, nicht nur hey. Ich kenn ich Altplatane beim Namen. Jede Spatz, jede Stein in der Mauer von der Allestadt. Mingen Nabel der Welt, wie der Globischplatz. Brauchte man eigentlich nicht viel zu sagen, zumindest nicht für Niemandslandhörer. Aber es kann ja sein, dass sich Leute dazugeschaltet haben, die uns die letzten Jahre nie gehört haben. Denen müsste man doch noch ein paar Hintergrundinformationen zu der Gruppe geben. Jedenfalls, das Album Half So Wild, gerade gehört, ein Song, Globischplatz, ist meiner Meinung nach wiederum ein sehr starkes Bab-Album. Bab steigert sich, vor allen Dingen die Lebensphilosophie. Das Lied Leben auf der Autobahn oder Nur all deine Jahre, ein Rück- und Ausblick, ein Versuch, seine Position im Leben noch einmal zu bestimmen, auf der Höhe dieses Alters von 60 und das Wissen, daran doch immer wieder zu scheitern. Wir werden das gleich hören. Ganz starke Stücke auch, All die Augenblicke und In drei Düvels Name. Übrigens, dieser Song, In drei Düvels Name, würde ich sagen, ein Augenzwinkern an die alte Rolling Stones Nummer Sympathy for the Devil. Für Nicht-Rheinländer sind die Texte natürlich nicht immer zu verstehen, weshalb es in allen BAP-Booklets eine Übersetzungshilfe und Vokabelerklärungen gibt. Ich werde jetzt das Lied In drei Düvels Namen spielen. Da könnt ihr euch selber überzeugen, dass ich hier nicht einfach irgendwas daher erzähle, sondern das hat wirklich Saft, das hat Kraft, das ist Kölschrock. Sklavenhändler, das hätt sich gelohnt. Und folter Knecht bei der Inquisition. So als Diktator zu manchem Thron. Was ist man? Lucifer, mich schiedet ungefähr zig zweimal 100.000 moin Dachauer Kommandant. Ich schau die Flieger in die Türme lenk und hilf mir jott, wie's wo im Meer versenkt. Ich schau das Ratefänger, Benz verführt. Die Wall Street und der Vatikan regiert. Ich schau den Srebrenica massakriert. Und auch der Schießbefehl, der kommt von mir. In Teufels Namen, in drei Teufels Namen, ein Bab-Song von der neuen CD Half So Wild. Ja, Bab, eine sehr erfolgreiche Kölner Rockband, singt ausschließlich in ihrem Dialekt Kölsch. Seit ihren ersten Plattenveröffentlichungen schrieb die Kölner Kultband Musikgeschichte. Bis heute kommt jedes Bab-Album auf die vordersten Chartplätze. Die ausgedehnten Deutschlandtourneen und die mehrstündigen Konzertevents sind längst legendär geworden. Bab ist sich seit 1976, Achtung, also 35 Jahre, trotz aller Wandlungen immer treu geblieben und hat nicht nur die deutsche Musikszene geprägt, sondern ist selbst zu einem Stück deutscher Zeitgeschichte geworden. Mit Bab, abgeleitet von Bab Vater, wurde Kölsch aus seiner Provinzialität gerissen und galt fortan als Sprache eines aufgeklärten und menschenfreundlichen Denkens. In den 80er und 90er Jahren durchbrach Bab mit seinen Songs nicht nur Landesgrenzen, sondern wurde weltweit als ein wahres Stück Köln gefeiert. In Verbindung mit der gefühlvollen Stimme des Sängers und ihrem typischen Sound hat sich Bab in all den Jahren als eine der eigenständigsten Rock'n'Roll-Bands an der Spitze der deutschen Musikszene fest etabliert. Das Geheimnis ihres Erfolgs liegt wohl in der Intensität ihrer Musik, die trotz ihrer Wucht immer wieder mit einer verblüffenden Leichtigkeit und Frische daherkommt. So hat Bab in Text und Musik immer wieder unverwechselbare Kompositionen geschaffen, die ein Lebensgefühl ausdrücken und den Strömungen der Zeit widerstanden haben. Welche Band kann das nach über 30 Jahren von sich behaupten? Ich bin ein Hirte ohne Schof. Bevor wir uns noch ein Lied anhören, wollen wir erstmal Werner begrüßen. Der sitzt hier schon vor dem Mikro. Wir haben auch gar keinen Mikrotest gemacht. Ich improvisiere einfach. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das scheint ja das richtige Mikro zu sein. Wie geht's denn so? Zu dem, was du vorher gesagt hast, dass wir ungeheuer viel auf dem Programm haben, sollten wir das vielleicht komprimieren in eine Dreiviertelstunde und dann machen wir zu und gehen auf die Demonstration? Oder ich sag mal an, um 11 Uhr ist eine Demo. Wie machen wir das? Also, ja, oder nee. Programm ist Programm. Machen wir es so, dass in spätestens 15 bis 20 Minuten, die uns jetzt direkt hören hier in Barcelona, ihr macht das Radio aus und geht zur Demonstration. Und dann könnt ihr ja bekanntlich das Programm von heute, nächste Woche auf dem Podcast euch anhören. Die Demonstration, ich weiß gar nicht, ist es eine oder zwei, aber es kann auch sein, dass die sich an verschiedenen Plätzen treffen und dass das nachher zusammengeht. Also gegen diesen Generalangriff der Mächtigen, gegen die, die arbeiten oder inzwischen immer mehr werden, die nicht arbeiten. Hauptsächlich auch gegen diese brutalen Kürzungen und Streichungen im Haushalt des Staates oder jetzt der Autonomien. Jedenfalls, es rufen auf, um 11 Uhr sich zu treffen am Plaza Urquinaona, CNT, CGT, COS, Andavan und viele andere Gruppen noch. Und gleichzeitig auch um 11 Uhr an der Plaza Catalunya die großen Gewerkschaften, sagen wir mal, das sind Gewerkschaften, Comisiones und UGT. Das geht um 11 Uhr los und es ist noch nicht ganz klar, wo es hingeht. Vermutlich wieder zum Plaza San Jaume. Convocatoria. Esta mañana a las 11 empezarán dos manifestaciones aquí en la ciudad. La primera empiezan paralelamente al mismo tiempo. Una en la Plaza Urquinaona, organizada por la gente misma y por los sindicatos minoritarios CNT, CGT y más grupos de la izquierda no integrada en el sistema, y a la vez en la Plaza Universidad, has dicho, Berna, o en la Plaza Cataluña se pondrá en marcha una manifestación de los sindicatos mayoritarios, diríamos, de CCOO y UGT, para reclamar un fin de las restricciones, un fin de los robos. Vamos a decir las cosas, vamos a nombrar las cosas con su nombre. Fin de los robos de nuestro patrimonio, de los trabajadores de Europa y del mundo, y fin de las especulaciones y fin con ese sistema brutal, injusto, criminal, que roba sin vergüenza y que, como sospechamos, que no va a parar hasta que paremos nosotros, la gente, les paremos las manos y los pies a estos ladrones que nos asfixian con su vampirismo financiero y económico. Pues bien, vamos a seguir, machen wir weiter mit einem Lied der Gruppe BAP von ihrem neuen Album Half So Wild. Ein Lied, das eher ein bisschen philosophisch ist, wie ich vorhin auch so kurz angekündigt hatte, ein Lied, das die Lebensphilosophie eines Mannes schildert, eines Rockmannes, eines Rockers, der nach 35 Jahren Bandgeschichte auf der Höhe seines Erfolgs auch und seines Lebens einmal zurückschaut und auch gleichzeitig nach vorne schaut und guckt nach all diesen Jahren, was habe ich, was ist geblieben? Wolfgang Niedecken, No all denne Jahre, BAP. Graue Himmel mit der Strömung wie das Schiff. Damit bis nach Holland, wer ihm wo mich fest. Blätter sind an Lunge, leer die Uferböen. Nichts hat der Blick auf Hals, wenn man vom Meer träumt. Sitz an sich im Finster, Russe ist kalt. Zwei, drei Grad, Hunger, Null. es nachts schneidet, ganz bestimmt, auf jeden Fall. Wartet im Nietzsche auf Salz. Weder euer Helder oder Weiser, gut Roman. Jedenfalls steht fest, weil man da nichts dran machen kann. Ähnlich war die Jod, ja, ähnlich sollte man dankbar sein. Wer sitzt schon im Wärme und lohnt auf der Rhein? Ähnlich alles super, man weiß, wo man hingehört. All die Jahre schon, na klar. Einartig, dass man es ja noch immer spürt. Instinktiv, sonderbar. Noch alle Jahre, die irgendwo in der Seele. Und das Gefühl, wie auf der Durchweis. Irgendwo zwischen Start und Ziel. Stimme wird gelassener, demütiger so ja. Alle Zick und Buckel, so heilsam, offenbar. Beispielsweise fällt man seltener auf sich selber hin. Doch fährt man sich schon so auf. Scheitere Sinn. Große Flüchtlinge vorbei Richtung Rotterdam. Unendlich in die See. Ohne drin 30 Oktober in der Mann. Der blieb wohl für die See. Das Lebensgefühl in diesem Leben, nach all diesen Jahren, die man schon gesehen und erlebt hat, auch nach all diesen Jahren, die man vielleicht versucht hat, etwas zu ändern, immer noch das Gefühl zu haben, sich auf der Durchreise zu befinden und vielleicht irgendwann mal irgendwo anzukommen, an einem ungewissen Ort. Bab. Biocultura, das ist die große Messe der alternativen Lebensart. Vom gestrigen 13. Mai bis zum 16. Mai gibt es diese Messe zum Thema gesunde Ernährung, chemiefreie Lebensmittel, alternative Heilmethoden, gesundes Leben, Produkte, die Umwelt und Körper verwöhnen, statt zu zerstören. Natürlich ist die Biocultura nach 18 Ausgaben, das heißt 18 Jahren, längst nicht mehr die kleine, verschworene, hippieartige Leistungsshow der Müsli-Ladenbranche, politisch korrekt und gegen das System sich anstemmend. Biokultur ist mittlerweile mehrheitsfähig geworden, was auch die Industrie erkannt hat. Dennoch findet jeder Konsument, also wir alle, die wir essen und uns kleiden müssen, auf der Biokultur die allerbesten Anregungen und Produkte für ein gesundes Leben und eine gesunde Lebensweise. Ökologische Lebensmittel, alternative Kosmetik aus Pflanzenextrakten, Kleidung und Schuhwerk aus chemiefreien Stoffen und Fasern, Biobautechnik, erneuerbare Energien, Therapieangebote. Dazu gibt es über 200 Aktivitäten und Veranstaltungen. Wir werden gleich ein paar nennen. Am Donnerstag gab es eine Pressekonferenz im Boqueria-Markt hier an den Ramblas. Der Korrespondent eilte hin. Gastgeber in der Aula des Marktes im dritten Stock waren der Filmregisseur Bigas Luna und die Direktorin der Biocultura, Frau Angeles Parra. Soy Bigas Luna, saludo a los oyentes de Nimasland y Contrabanda FM 91.4 y vivan las gallinas felices. Er hat gesagt, vivan las gallinas felices. Damit kommen wir zu einem Thema, das Bigas Luna angesprochen hat. Es geht um die Art, wie wir uns ernähren, die Lebensart und auch die Lebensphilosophie, die sagt, du bist, was du isst. Heißt natürlich nicht, wenn wir Mohrrüben essen, dass wir aussehen wie eine Mohrrübe, oder hoffentlich nicht. Aber es heißt, wenn wir tote Tiere essen, die beim Sterben und ihr ganzes Leben gelitten haben, die unter Stress ermordet wurden, die vollgepumpt sind mit Psychopharmaka, Antibiotika und Hormon-Muskelwachstumspräparaten, wenn wir das Fleisch von diesen unglücklichen Geschöpfen essen, dann kann man davon ausgehen, dass auch wir von diesem Unglück einiges abbekommen an Körper und Seele. Darüber hatte Herr Bigas Luna auf dieser Pressekonferenz kurz gesprochen, hat das sehr drastisch geschildert. Zum Beispiel, was den Hühnern passiert. Die werden nämlich zu Lebzeiten verstümmelt und wachsen dann verstümmelt heran. Es ist ein Graus. Wir wollen allen Hörern und Hörern natürlich nicht den Appetit verderben, aber wir müssen dieses Thema ansprechen. En la conferencia de prensa el jueves de esta semana había un tema que ha abordado el señor Bigas Luna y ahora viene la pregunta, ¿qué tiene que ver el señor Bigas Luna, gran director de cine español, con la Feria Biocultura? Estaba ahí en la conferencia de prensa en el mercado de la Boquería, en el edificio El Aula, y lo dijo, tiene un vínculo con vinos catalanes y con productos del slow food catalán y está convencido de que somos lo que comemos y por eso ha dicho lo de las gallinas felices. La carne que comemos tiene mucho que ver con el estado de ánimo en que mucha gente está. Veo, Berna, que estás asintiendo. Creo que es obvio, ¿no? Que comemos, somos. Somos lo que comemos. Das ist wie bei den Kühen. Ne? Man sagt ja, dass nur glückliche Kühe gute Milch geben. Ja. Also nur glückliche Hühner legen gute Eier. Ne? Exacto. Un par de palabras en cuanto al programa, que es un programa casi mamut sobre las jornadas y sobre lo que ofrece Biocultura. Más de 200 actividades. Entonces, vamos a destacar solo unas cuantas. Por ejemplo, cercadas por los tóxicos, el sector ecológico en apoyo a las mujeres burbuja. Las mujeres burbuja sufren una enfermedad luchan por el reconocimiento de la sensibilidad química múltiple, la SQM, así se llama la enfermedad. Es una enfermedad que afecta a más de 200.000 personas en nuestro país, a los que en mayor o menor medida incapacita para llevar una vida normal. En Estados Unidos la cifra alcanza los 7 millones de afectados y afectadas. La SQM lleva al paciente a una intolerancia máxima a cualquier producto químico. Sonidos algo elevados, luz, sensibilidad ante las radiaciones electromagnéticas y muchas más. Si tenemos en cuenta que de los 100.000 productos químicos que existen en el momento en el mercado, solo 8 están prohibidos porque están plenamente investigados por su toxicidad, sabemos que nos espera un gran trabajo para analizar todo el resto. Hoy sábado, 14 de mayo, en el Palau Sant Jordi, en la Sala 1, a las 18 horas, una proyección documental, Las pájaros de la mina. Y luego, la mesa redonda con Judith Marqués, afectada de SQM, Escuela del Bienestar, Loli Vicente, afectada de SQM, Asociación ASKIMEM, etc. Y un montón de nombres y un montón de personas. Un par de apuntes más. Sábado, hoy, por la mañana, pero ya hemos dicho a los oyentes que vayan a la manifestación, entonces empezamos por la tarde, habrá el Festival Ecológico de la Infancia, es decir, padres y madres que vienen con niños pueden ahí desarrollar un montón de actividades con sus pequeñitos. Luego hay charlas, por ejemplo, el mito de la socialización en la educación en familia, el masaje con ventosas y sus posibilidades terapéuticas, de la fibromialgia a la salud, claves para la superación de la enfermedad, muchos eventos. Festival de cine biocultura también habrá. Habrá un festival incluso para bebés. Ayuno, emoción y curación a las 12 horas, sala 2. Un médico especializado en nutrición en el Centro de Salud Vital, sala 2 en la biocultura. Luego, lo que nos han contado del accidente de Fukushima y el peligro nuclear a las 12 horas, hoy, con la señora Ana Rosa Martínez de Greenpeace y Josep Puig, grupo de científicos y técnicos para un futuro no nuclear. Luego habrán presentaciones de libros. Por ejemplo, el libro Las 69 recetas más afrodisíacas de la cocina vegetariana, de la señora María Pilar Ibern, a las 12 horas también, especialista en cocina vegetariana creativa. Autora de 6 libros con 2 premios Gourmand. Pues bien, para todas y todos que quieren tener más información y quieren saber más sobre esta Feria Biocultura 2011, pueden ir directamente a www.biocultura.org. Ich kann mir es jetzt nicht verkneifen, noch eine kleine Meldung zu geben, die auch mit dem Thema Essen zu tun hat. Aus Belgien, ein Gerichtsurteil. Also vorab will ich nochmal sagen, von diesen ganzen Schlampern und Verbrechern, die uns die Wirtschaftskrise geschickt haben, sozusagen, ist bis heute nicht einer angeklagt, geschweige denn im Knast. Und jetzt das Gerichtsurteil aus Belgien, da wurde tatsächlich jemand verurteilt, ein 50-Jähriger. Warum? Weil er 2 Plastiktüten Magdalenas geklaut hat. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Magdalenas, weißt du, diese Boyeria Industrial, diese... Ja, ja. Wenn die Eltern keine Lust haben, Vesperbrot für ihre Kinder mitzugeben, dann gehen sie noch beim Supermarkt vorbei. Greifen ja, Gebäck, sie. So eine Art Gebäck, ja. So Muffins heißen die, also in Neudeutsch, Muffins, Gebäck. Jedenfalls hat er da 2 Tüten Magdalenas geklaut. und hat dafür 6 Monate Gefängnis bekommen. Das Gericht hat es als Diebstahl bezeichnet. Jetzt noch ein paar Einzelheiten dazu. Das Verfallsdatum war auch schon abgelaufen, ne? Also die waren überhaupt nicht mehr zu konsumieren. Und wo hat er sie her? Nicht etwa geklaut im Supermarkt drin, sondern aus dem Container rausgeholt, wo der Supermarkt die schon weggeschmissen hatte. Das Pech für ihn war, dieser Container, er stand nicht auf der Straße, sondern auf dem Parkplatz der Firma. Und der Richter, der schließt jetzt daraus, dass es deshalb Diebstahl ist und sagt, weiterhin sind diese abgelaufenen Madalenas Eigentum des Supermarkts. Wer natürlich sofort diesem Urteil zugestimmt hat, Beifall geklatscht hat, war der Arbeitgeberverband. Ne? Sehr positiv findet er dieses Urteil. Aber das sind sie eben, diese schrecklichen Juristen, diese Fachidioten, die in keinem Moment ihres Studiums gelernt haben, über soziale Zusammenhänge nachzudenken. Ne? Das Und hier wird eben verteidigt bis zum Letzten dieses Grundprinzip, auf dem unsere Gesellschaft hier aufgebaut ist, Privateigentum. Ne? Das Privateigentum ist die heilige Kuh, die unter allen Umständen am Leben erhalten werden muss. Die öffentlichen Kassen dürfen natürlich geplündert werden, da darf reingepackt werden, die Gelder dürfen verschoben werden mit unseren Rentengeldern, die wir einzahlen, die die Arbeiter und Angestellten seit Jahrzehnten eingezahlt haben, darf an der Börse spekuliert werden. Das ist eine Schweinerei, das prangern wir an hier im Niemandsland. Wenn dir einer kommt, es sollte vielleicht auch wieder tun. Er sagte mir mal, er mag sie nicht so gut. Der Amnesty International Jahresreport 2011 ist soeben erschienen. Am gestrigen Freitag wurde er der internationalen Presse vorgestellt. 13. Mai. Berlin. Internet und soziale Medien spielen im Kampf für die Menschenrechte genauso wie bei deren Unterdrückung eine immer größere Rolle. Das belegt der Amnesty International Report 2011, der am gestrigen Tag, Freitag, im S. Fischer Verlag erschienen ist. Für das Jahr 2010 dokumentiert Amnesty International Menschenrechtsverletzungen in 157 Ländern. Wie viele Länder hat die Erde, Werner? 157 verletzen die Menschenrechte. Bleiben da noch vielleicht die Salomoninseln? Da leben vielleicht drei oder vier. Die Salomoninseln und die Färöerinseln. Naja, das sieht nicht gut aus. Vor allem in der arabischen Welt setzten Blogger, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten verstärkt auf neue Technologien und politische Reformen und die Einhaltung der Menschenrechte einzufordern. Die Regierungen schlugen mit Zensur, Internetblockaden, Verhaftungen und Folter zurück. Das sagte Wolfgang Grenz, stellvertretender Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, bei der Vorstellung des Reports am gestrigen Freitag in Berlin. In der arabischen Welt verbreiten sich die Nachrichten über Proteste und Streiks via Internet und Handy rasant und trugen so wesentlich zu den Umbrüchen in Tunesien und Ägypten bei. Ob der Aufbruch in der arabischen Welt erfolgreich sein wird, ist noch offen. Die Entscheidung für oder gegen Freiheit und Gerechtigkeit steht auf Messers Schneide. Eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit verzeichnet Amnesty in 89 Staaten. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein grundlegendes Menschenrecht, für das sich Amnesty International seit seiner Gründung 1961 einsetzt. Meinungsfreiheit ist der Grundstein, auf dem Amnesty International vor 50 Jahren aufgebaut wurde und heute immer noch ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Meinungsfreiheit ist für die Verwirklichung anderer Menschenrechte unerlässlich, das sagt Grenz. Die Verwirklichung anderer. In China werden Menschenrechtsanwälte, Umweltaktivisten, Schriftsteller, aber auch gewöhnliche Bürger daran gehindert, politisch brisante Themen an die Öffentlichkeit zu bringen. Die Unterdrückung der Meinungs- und Informationsfreiheit hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Seit Ende Februar wurden mehr als 100 Aktivisten festgenommen oder unter Hausarrest gestellt oder in geheime Lager verschleppt. Denken wir an den Künstler Ali Baybay. In Syrien werden Webseiten mit Beiträgen zu Menschenrechten, Regierungskritik oder zur Lage der kurdischen Minderheiten blockiert. Blogger und junge Menschenrechtsaktivisten zu drakonischen Haftstrafen verurteilt. Kommen wir zu Ägypten. In Ägypten hat sich mit Blick auf das Streikrecht auch nach dem Sturz von Hosni Mubarak nicht viel geändert. Mitte April trat ein Gesetz in Kraft, das friedliche Proteste und Streiks kriminalisiert. Achtung, friedliche Streiks sind verboten in Ägypten. Deutschland, die Europäische Gemeinschaft und die USA müssen von der ägyptischen Übergangsregierung und dem Militärrat konsequent konkrete Schritte zur Verbesserung der Menschenrechte und des Menschenrechtsschutzes einfordern. Das sagte Grenz. Rückschritte wie Folter, die Ausgrenzung der Frauen bei der Neugestaltung der politischen Zukunft oder das Streikverbotsgesetz müssen kritisiert werden. Die EU darf die Fehler der Vergangenheit, in der massive und systematische Menschenrechtsverletzungen um den Preis der Stabilität hingenommen wurden, nicht wiederholen. Kritisch sieht Amnesty International auch die europäische Flüchtlingspolitik. Der Streit um die Verteilung der etwa 30.000 Bootsflüchtlinge aus Nordafrika in Italien zeigt, dass das Verteilungssystem innerhalb der EU nicht funktioniert. Verschärfte Grenzkontrollen sind keine Lösung und das Abfangen von Asylsuchenden auf hoher See im Mittelmeer ohne Überprüfung ihrer Fluchtgründe verletzt das internationale Flüchtlingsrecht und die Menschenrechte, so Grenz. Amnesty International appelliert an die Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, dass Flüchtlinge aus Somalia, Eritrea und Äthiopien, die von Libyen nach Ägypten und Tunesien geflohen sind, aufgenommen werden. Den Jahresreport 2011 und die Dokumente der Pressemappe finden sich unter, ich zitiere, www.amnesty.de/AIR in Großschrift 2011. Sieht nicht gut aus, Werner, oder? Die Menschenrechte in 157 Ländern, heute, in dieser modernen Zeit, mit Internet und lustigen Fernsehshows und alles, was unsere Zivilisation an Mode, an Kultur, an Film so entwickelt hat. Naja, das sind halt die Sachen, die die Leute interessieren. Ne? Das Dekolleté von Jennifer Aniston, war es nicht etwa doch zu gewagt? Oder warum hat sich Prinz Felipe den Bart rasiert? Ja, warum? Entschuldigung. Es gibt schon die ersten dunklen Wolken über Kate Middleton und ihren Göttergarten. Ne? Noch mehr Botox für Belén Esteban. Das sind die wichtigen Fragen, die die Leute umtreiben. Und dann sind solche Banalitäten wie die Flüchtlinge, die Immigranten aus Nordafrika, wie die behandelt werden, da kann man sich doch nicht auch noch dafür interessieren bei solchen wichtigen Fragen. Ja, aber es ist schon ein Trauerspiel, ja, echt, wie die Europäische Union da auch mit umgeht, ne? Und dann auch, weiß ich, Berlusconi, Sarkozy, ne? Ja. Es ist wirklich heavy, ja. Es sind natürlich immer mehr Flüchtlinge jetzt auch unterwegs. Ausgelöst wird diese Flüchtlingswelle auch durch die Bombardierung der NATO. Vergessen wir nicht, dass die NATO in einem Land ein Regime von vielen, vielen Dutzenden von Regimen in Afrika, hat man sich ausgerechnet eins ausgesucht und das zum Sündenbock für alle anderen gestempelt, nämlich das Gaddafi-Regime. Vorher großer Freund, vorher hat man ihn hofiert, ist ihm um den Bart gegangen. Jetzt will man die Ölquellen direkt haben, bombardiert also fleißig aus der Luft, feige auch, von aus der Ferne, aus der Luft bombardieren, Herren in London und Paris, und lösen damit eine enorme Flüchtlingswelle aus von Wanderarbeitern, die seit Jahren, um selber aus dem afrikanischen Elend zu fliehen, in Libyen gearbeitet haben, müssen nun zurückwandern, wissen nicht wohin und werden auch noch kaputt gebombt. Das ist ein unglaubliches Drama, das sich da abspielt. Und dieses Drama wird durch Paris und London einfach noch verstärkt durch diese brutalen Bombardierungen des Regimes, wie Sie sagen. Dabei gehen aber immer mehr Zivilisten drauf. Ich weiß nicht, ob Sie, meine Damen und Herren, und ihr, liebe Hörerinnen, die letzten Nachrichten gehört haben, wieder 16 Tote. Auch eine Islamschule wurde bombardiert. Es wurden also 16 Priester, islamische Priester wurden in die Luft gejagt durch NATO-Bomben. Das waren keine Gaddafi-Anhänger. Ja, was man auch vielleicht sich wieder in Erinnerung rufen sollte, bei der Intervention der NATO in Jugoslawien auf dem Balkan, ne, gab es ja dann ähnliche Probleme, Flüchtlinge noch und nöcher. Aber immerhin, damals haben die europäischen Staaten 600.000 Leute aufgenommen. Bosnier, Kroaten, Serben und so weiter. 600.000. Und jetzt, wo es um Nordafrika geht, stellen die sich so an, wo es um 30.000 nur geht. Ja? Also da kommt, bin ich sicher, auch dieses rassistische Moment ins Spiel. Ne? Die anderen, die sind ja Europäer, die können wir notfalls noch aufnehmen. Aber hier diese Araber da, diese Subsaharianos, das wollen wir nicht haben. Daran zeigt sich auch der Charakter dieser Leute. Wenn sie einerseits uns was von humanitären Einsätzen faseln und vorsäuseln, dass sie angeblich Zivilisten schützen wollen und gleichzeitig Zivilisten, die kommen und wirklich Hilfe brauchen, die zum Beispiel auf offenem Meer ersaufen und verhungern und verdursten lassen, wie soeben die NATO, ein NATO-Kommando vorexerziert hat, wie man eigentlich über diese Leute denkt und was die eigentlichen Ziele dieser NATO-Herrschaften sind. For many, the civil war is over in Sri Lanka, but almost 300,000 people who have been displaced by the recent conflict are being held in camps, like this one in Manik Farm in the northern district of Vavuniya. 60,000 are children. These camps, fenced with barbed wire to restrict any movement, are de facto detention centers for the children. Adults and elderly people held there against their will and in violation of... Amnesty International prangert auf seiner Homepage ein Gefangenenlager im Norden von Sri Lanka an, wo 60.000 Kinder unter brutalsten Umständen gefangen gehalten werden. Die Weltöffentlichkeit sieht zu, ohne mit der Wimper zu zucken. Unsere Lichtgestalten von UNO, NATO, von Obama, Frau Clinton, Frau Merkel, Herr Sarkozy, alle schauen zu, 60.000 Kinder brutal in einem Gefangenenlager zusammengeführt. As for visitors and relatives, they can come and see them for about 5 minutes in the camp. The world does not hear more of these stories as journalists, aid workers and politicians are not allowed to talk directly to those held in camp. People living in the camps deserve their voices to be heard. The Constitution of Sri Lanka guarantees the freedom of movement of all citizens. They have the right to choose their place of residence. The reality is that people want to go home or to relatives, but they are not allowed to move freely. The government must allow freedom of movement for those effectively held hostage in the camps. Schilfen haben wir in uns selber gestrickt, dunkelgrün und grau. Frisch vom Kosten und aufgestrickt und auf der Hals ans Rau. Sommer, Winter, ganz egal, gestopft worden sind sie nur. Auch wenn sie manchmal Löcher haben, sie kehren schon so dazu. Eine Open, drei Englisch, zwei Flott, zwei Verkehr. Die Waren sind Gold, das ist mir was wert. Alles, was gegen Köln ist, das ist auch gegen Hitz. Wenn's unten was passt, zaum auf, in Zug sitzt. Wenn's unten was passt, zaum auf, in Zug sitzt. Blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Vor 70 Jahren, Animals-Sänger Eric Burdon wird geboren. Eine tierische Bluesröhre. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Frei übersetzt, lebe so, als wenn es kein Morgen gäbe, lautet zu Beginn der 1960er Jahre die hipste Kampfansage an das Establishment. Eric Burdon gehört zum Urgestein der Rockmusik und wie Jimi Hendrix, Janis Joplin oder Jim Morrison hat er dieses Motto im ständigen Wechsel von Höhen und Tiefen bis zum Exzess ausgelebt. Anders als seine Freunde hat es der schmächtige weiße Sänger mit der mächtigen schwarzen Bluesstimme geschafft, Heroin und Alkoholsucht zu überleben. Wie, das beschreibt der am 11. Mai 1941 in Newcastle geborene Arbeitersohn in seiner 1988 erschienenen Autobiografie. Am Anfang war es tierisch. Originaltitel: I used to be an animal, but I'm all right now. Sky. Das Lied übrigens, das wir im Hintergrund hören, war während des Vietnamkriegs in den USA verboten. Sky Pilot. Es geht um die Bombergeschwader, die während des Vernichtungskriegs gegen den Vietcong Napalm und Bombenteppiche über den Dschungel haben regnen lassen. Stop the bleeding or ease the hate. Eric Burdons Karrierebeginn war stark geprägt von Alexis Corner, dem Vater des weißen Blues. In dessen einflussreicher Band Blues Incorporated lernt er den Pianisten Alan Price kennen. 1962 gründen die beiden ihre eigene Band The Animals. Sky. Gleich mit der zweiten Single House of the Rising Sun landen The Animals einen All-Time-Hit und stürmen die Charts in England und den USA. Das Lied über ein Bordell in New Orleans hat mir sein Mal in die Seele gebrannt und mein Leben für immer verändert, schreibt Burden später. Mit der plötzlichen Verehrung als Idol kreischender Teenager kann der ruppige Sänger allerdings wenig anfangen. Weil sein Partner Price die Animals weiter in den kommerziell erfolgreichen Mainstream steuern will, kommt es zum Streit und Burden löst die Gruppe 1966 auf. Der erhoffte Solo-Erfolg bleibt allerdings aus. Burden unternimmt eine Reunion, einen Wiedervereinigungsversuch unter dem Namen Eric Burden und The Animals. Doch schon im folgenden Jahr löst sich auch diese Formation wieder auf. 1970 gründet er in den USA die Funk- und Soul-Band War, deren stilprägende Fusion von Rock mit schwarzem Soul und Hits wie Spill the Wine tragen dem Burden eine treue Fangemeinde und die Anerkennung von Vorbildern wie Muddy Waters oder John Lee Hooker ein. Bereits schwer von Alkohol und Drogen gezeichnet, verliert Burden nach dem Tod seines Freundes Hendrix 1970 gänzlich den Halt. Nach nur einem Jahr mit War trennt sich die Gruppe von ihrem populären, aber unberechenbaren Frontmann. Burden, wegen seiner Exzesse inzwischen öffentlich als Eric Bourbon verspottet, verschwindet im Heroinrausch für einige Jahre fast völlig von der Bildfläche. Is in your young hands. May God give you strength. Do your job real well. If it all was worth it, only time it will tell. In the morning they return with tears in their eyes. The stench of death drifts up to the skies. A young soldier so ill looks at the sky bright, remembers the words, thou shalt not kill. Sky pilot, sky pilot, how I can fly. You'll never reach the sky. Von den späten 70er Jahren an unternimmt der mittlerweile in Hamburg heimisch gewordene Eric Burden mehrere kommerziell misslungene Comeback-Versuche. Erst als Gaststar von Udo Lindenbergs Rock-Revue-Tour kann der noch immer stimmgewaltige Sänger wieder Erfolge verbuchen. Burdens Hoffnungen, sich mit Rollen in zwei deutschen Spielfilmen als Schauspieler zu etablieren, scheitern allerdings an der Qualität der Filme. Musikalisch bleibt er sich durch alle Krisen treu und erntet überschwängliche Kritik, als er Anfang der 90er mit seinem alten Freund Brian Auger auf Tour geht. Obwohl er an seine großen Erfolge mit den Animals nie mehr anknüpfen konnte, gilt der inzwischen ergraute Burden immer noch als einer der besten weißen Blues-Sänger. Das stellt der Überlebende der wilden Rock'n'Roll-Ära auch mit 70 noch live auf der Bühne unter Beweis. Mit seiner wechselvollen Vergangenheit hat Eric Burden Frieden geschlossen. Zitat: Heute habe ich vielleicht das beste Publikum, das ich je hatte. Von 11 Jahren aufwärts kommen sie alle, Söhne und Töchter mit ihren Eltern. Und es kommen immer neue Leute dazu. Von hier aus dem Niemandsland, herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday, Eric Burden. Verkehrt, der Zwicky hat dieselben Form. Der eigene Geruch und der frische Schweiß, sie waren so alt und nicht modern. Jetzt sind sie wie die zweite Haut, ins Glockenmuster hab ich gern. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 14. Mai 2011. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Brüssel. Die NATO-Führung befindet sich schon seit Beginn ihres Angriffskriegs gegen Libyen am Pranger. Dies wegen der Angriffe und Bombardierungen von Zivilisten und zivilen Zielen in Libyen. Wohnhäuser und Krankenhäuser wurden zerstört. Eine unbekannte Zahl an Toten ist zu beklagen. Am Montag dieser Woche nun wurde durch Recherchen des englischen Guardians bekannt, dass NATO-Schiffe und Flugzeuge in dem von ihnen kontrollierten Meeresraum eine große Anzahl von Flüchtlingen haben verhungern und verdursten lassen. 61 Menschen sollen bei dieser Nachlässigkeit, bei diesem Nicht-Eingreifen, bei dieser verweigerten Hilfeleistung gestorben sein. Das sich in Seenot befindliche Flüchtlingsschiff hatte zuvor SOS gesendet. Nur 9 Personen überlebten die Katastrophe. Zeugen berichten, dass Hubschrauber der NATO das Schiff mit den Flüchtlingen überflogen und auch die Flüchtlinge fotografiert hätten. Tripolis. Mehr als 2400 Luftangriffe hat die NATO nach eigenen Angaben seit Ende März auf Libyen geflogen. Am Donnerstag wurden bei den Bombardierungen der Hauptstadt Tripolis nach Angaben von Rettungskräften wiederum 6 Menschen getötet. Weitere 10 Menschen wurden verletzt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Bei allen Opfern handle es sich um Zivilisten. Barcelona. Die spanische Linkspartei IU, Izquierda Unida, früher kommunistisch orientiert, fordert in ihren Wahlkampfprogrammen, dass die gewaltigen Privilegien und Steuergeschenke an die katholische Kirche beschnitten werden müssen. 10 Milliarden Euro kassieren die spanischen Bischöfe jährlich vom Staat. Zum Dank dafür giften und geifern die Bischöfe über ihre Medien gegen alle fortschrittlichen Maßnahmen und Programme, die die Rechte zum Beispiel der Frauen stärken. Statt der Kirche nun die 10 Milliarden weiterhin zu schenken, sollte das Geld für die Schaffung von 400.000 Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst benutzt werden. Dies forderte der Spitzenkandidat der Izquierda Unida auf einer Wahlkampfveranstaltung in Alicante am vergangenen Montag. Berlin. Die FDP hat mit 95% Stimmenanteil das frühere Flüchtlingskind aus Vietnam, den Kandidaten Philipp Rössler, zum Nachfolger des unbeliebten Guido Westerwelle zum Parteivorsitzenden gewählt. Kosmetik, eine Art Lifting der Lobbypartei FDP. Darauf lässt der Wähler hoffentlich ein kräftiges Bäuerchen. Islamabad. Bei einem Doppelschlag auf die paramilitärische Grenzpolizei im Nordwesten Pakistans sind mindestens 80 Menschen getötet worden. Radikal-islamistische Taliban bezeichnen den Terrorschlag als eine Racheaktion für die Tötung von Bin Laden. Berlin. Erfolgsmeldungen von der Deutschen Wirtschaftsfront vermelden heute alle Medien einstimmig. Die Zahlen der Statistiker übertreffen sogar die optimistischsten Erwartungen. Um 1,5% bis 3,5% wuchs die Wirtschaftsleistung in Deutschland im ersten Quartal. Auf Jahressicht gerechnet stieg das Bruttoinlandsprodukt sogar so stark wie noch nie zuvor seit der Wiedervereinigung. Wachstumsanreger sei nicht nur der Export, wie üblich, sondern diesmal auch die Binnenwirtschaft, so heißt es, stolz aus deutschen Wirtschaftskonzernetagen und aus dem Wirtschaftsministerium in Berlin. Ja, Werner, ein Kommentar zum Wirtschaftsaufschwung. Genau, was sagen wir dazu? Bei Wirtschaft fällt mir ein, der Präsident der deutschen Arbeitgeber ist ja ein gewisser Dieter Hund. Jetzt die wenigsten werden wissen, wie der aussieht vielleicht. Das ist so. Der sieht aus wie diese Bernardinerhunde. Nein, diese Knautschhunde. Wollte ich gerade sagen, diese wie so eine Promenadenmischung zwischen Ruiz Mateos und dem, wie hieß der, der seither hier Arbeitgeberpräsident war, den sie jetzt endlich absolviert haben. Ah, diesen Díaz-Ferrán. Gerardo Díaz-Ferrán, also so einer ist es. Und er hatte jetzt die Ehre, interviewt zu werden von La Vanguardia. Und da wurde das Interview dann auf der Rückseite, also an ganz prominenter Stelle, abgedruckt in der Vanguardia. Und natürlich kommt die Frage, warum steht Deutschland so gut da und wir uns hier in Spanien geht so schlecht. Und dann sagt er, ja, kopiert doch einfach unser Ausbildungssystem. Da werdet ihr schon sehen, wie eure Arbeitslosigkeit dann zurückgeht. Ne? Also so in dem Stil das ganze Interview. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Genau, ja. Ja, ich habe das Interview auch gelesen. Das war, glaube ich, am Mittwoch in der Vanguardia. Ja. Ich habe mich auch gewundert, mit welcher Naivität man diesen Mann interviewt. Ja, genau. Aber gut. Also nicht eine kritische Frage. Nee, man ist ihm da doch schon um den Bart gegangen. Lobhudelei. Ja. Aber gut, ich meine, Spanien sitzt natürlich in der Klemme, ne? Und wir werden vielleicht da noch ein paar Worte zu sagen. Spanien kann machen, was es will. Es kriegt einfach immer nur Kacke an den Mantel geworfen. Vom IWF, von diesen fürchterlichen Ratingagenturen. Und mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Ja, und was kann man machen? Also wer offenbar nichts machen will, sage ich jetzt einfach mal so, sind einfach die großen Gewerkschaften. Ja? Also für meine Begriffe, Comisiones und UGT hier, die haben jetzt den letzten Sargnagel in ihren eigenen Sarg geschlagen, also den letzten Schritt getan, in Richtung totale eigene Bedeutungslosigkeit. Und zwar also bei der sogenannten Arbeitsmarktreform, da haben sie sich ja noch ein bisschen kritisch geäußert und dagegen ausgesprochen und auch noch diesen Generalstreik da veranstaltet, sagen wir mal, das muss man ja noch, um das Gesicht zu wahren. Dann bei der Rentenreform haben sie explizit zugestimmt, neben vielen anderen Sachen, wo sie immer einen Schritt zurückgegangen sind. Und das Letzte, was jetzt noch gefehlt hat, was eigentlich die Autonomie ist hier, die Tarifvertragsautonomie, Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und den Vertretern der Arbeitnehmer, den Gewerkschaften, ne, wo der Staat eigentlich sich total rauszuhalten hat. Ne. Und da ging es jetzt um die sogenannte Nachwirkung der Tarifverträge. Also das war seither so, wenn ein Tarifvertrag, der abgeschlossen wird auf ein Jahr, auf zwei Jahre, wenn der abläuft und wird neu verhandelt, dann, wenn die nicht zurande kommen, die Arbeitgeber mit den Gewerkschaften, dann gilt dieser Tarifvertrag nach. Ja, ne? Das war die Norm, das war praktisch. Waren die Leute mehr oder weniger abgesichert dagegen, dass dann einfach ihre Arbeitsbedingungen verschlechtert werden können. Und jetzt haben sie sich hier auch drauf eingelassen, diese Geschichte zu akzeptieren, dass es nicht mehr so gehandhabt wird wie seither, sondern jetzt gibt es keine Nachwirkung mehr. Der alte Tarifvertrag gilt nicht automatisch weiter, bis neuer da ist, sondern es gibt jetzt eine sogenannte Schiedsstelle. Eine kurze Zwischenfrage. Haben das die Gewerkschaften unterschrieben, so eine Regelung? Oder ist das eine einseitige Erklärung? Gewerkschaften haben so etwas unterschrieben. Also ich weiß nicht, ob sie es bis heute schon unterschrieben haben, aber wenn nicht schon unterschrieben ist, werden sie es morgen unterschreiben. Ne? Also das geht dann so in der Zukunft. Ne? Nur mal ein Beispiel, dann also totale Flexibilität, ne? Dann das Grundgehalt muss nicht mehr respektiert werden. Oder zum Beispiel kommt ein Vorschlag von Arbeitgeberseite, in Zukunft zahlen wir nicht mehr das und das und das als Grundgehalt, sondern, weiß ich, 60% davon und die restlichen 40%, das sind dann Prämien und so weiter. Ja? Oder sagen sie, Flexibilität in Bezug auf den Arbeitstag, ne? Das nicht mehr garantiert ist, so und so viele Stunden pro Tag, so und so viele Stunden pro Woche, sondern es gilt dann nur noch die sogenannte Jahresarbeitszeit, wo der Unternehmer dann die Leute frei nach Schnauze hin und her schieben kann. Ne? Und dann, also jetzt ein Beispiel einfach, könnte der Arbeitgeber sagen, also in Zukunft 100 Stunden werden frei hin und her geschoben. Ne? Das Grundgehalt reduzieren wir auf 80% und so weiter. Oder diese Biennios oder Triennios, diese Anciennität, sagt man auf Deutsch, ne? Das wird abgeschafft, solche Sache. Ne? Und dann, wenn am Ende der neutrale, in Anführungszeichen, Schiedsrichter seinen Spruch loslässt, sagen wir, dann sind's nachher nicht 100 Stunden, sondern nur noch 80. Ne? Oder das Grundgehalt wird reduziert nicht auf 80, sondern auf 90. Ne? Und das werden sie uns dann als Erfolg verkaufen. Ne? Wir haben es geschafft, diesen Angriff der Arbeitgeberseite abzuschlagen. Ne? Aber was, unterm Strich kommt natürlich raus, dass die Arbeitsbedingungen schlechter sind als seither. Also ich finde, damit haben die Gewerkschaften sind jetzt endgültig abgetreten. Wären diese Gewerkschaften Mitglieder eines Staates, würde man sie wegen Hochverrat sofort verhaften, in Haft nehmen und würde sie unter Anklage stellen. Das nennen wir Hochverrat an den Interessen der arbeitenden Menschen. 300 Kilogramm Lebensmittel werfen die Konsumenten in den Industrieländern pro Kopf jährlich auf den Müll. Achtung, 300 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf jährlich. Lebensmittel, die jemand anders essen könnte, die irgendwo anders fehlen. Eine Nachricht aus dem Spiegel von dieser Woche. Dann eine Nachricht für alle Katholiken, für die große Sekte unter Ratzingers Schirmherrschaft. Die Frauen wollen mehr Einfluss. Haben sie überhaupt welchen? Im Zentralkomitee der katholischen Kirche der deutschen Katholiken, ZDK, verlangen die Frauen mehr Einfluss in der Kirche. Die Zeit ist reif, Frauen als Diakoninnen zu weihen, heißt es in einem Antrag der Frauenkonferenz. Zu dieser Gruppe gehören neben Staatsministerin Maria Böhmer von der CDU und die CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz Julia Klöckner sowie die Ordensschwester Lea Ackermann. Wir sagen Halleluja, Schwestern, haut diesen Bischöfen einmal schön auf die Mützen und reißt ihnen die Röcke hoch und entlarvt die päderastischen Penisse dieser Leute. Werner, ja, du wolltest dazu etwas sagen? Doch, es gibt schon Frauen in der katholischen Kirche, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, aber zum Beispiel Putzfrauen im Vatikan, die machen das auch. Stell dir vor, die würden da jetzt nicht mehr putzen oder streiken oder sowas. Der Männermief, stell dir vor, dieser katholische Männermief, dieser Geruch nach Hosenboden und Käsefüßen. Da wird es dann noch viel mehr stinken als jetzt schon aus dem Vatikan. Also nicht nur ideologisch, es wird dann auch richtig kräftig körperlich stinken. Jo, der Mief aus 2000 Jahren unter ihren bischöflichen Talaren. Weg damit, lasst Frauen ran. Die sind garantiert menschlicher, das wissen wir mittlerweile. Mehr Sachen, die geschehen sind. Ich merke, manchmal habe ich so das Gefühl, der Katastrophenblock, der läuft mir weg. Bei diesen ganzen Katastrophen kommt man manchmal gar nicht nach, zumindest nicht hier. Ich als Sprecher und Programmdirektor, Zensor, Wegstreicher, Dazustreicher, möchte aber etwas zu Osama Bin Laden sagen. Und zwar ist das natürlich jetzt das Top-Thema dieser ganzen Woche gewesen. Der Spiegel kommt an die Kioske mit Codename Geronimo. Nicht ganz bewiesen, aber wahrscheinlich vermutet ist, dass Geronimo alias Bin Laden oder wie wir auf unserem Podcast so scherzhaft gesagt haben, Adolf Laden oder Bin Schickelgruber, das Monster, hat natürlich wohl persönlich, wie man hier sieht, er hat persönlich die Zwillingstürme in New York in die Luft gejagt, beziehungsweise hat mit Kraft seiner dämonischen Gedanken Dr. Mabuse-artig die entführten Flugzeuge ins World Trade Center gelenkt. Ein Dämon, ein Teufel, die Dämonisierung ist perfekt. Obama hat selber gesagt, wer da etwas gegen sagt, der sollte sich nach seinem Geisteszustand fragen, dass man diesen Bin praktisch gelünscht hat. Osama Bin Laden ist tot, so sagt der Spiegel, so wie viele seiner engsten Mitarbeiter. Doch die Rekrutierung des Nachwuchses, so der Spiegel, funktioniert wie eh und je. Das Terrornetzwerk hat sich ständig gewandelt. Neue Terroristen sind nachgewachsen. Sie kommandieren einzelne Lager, kleinere Organisationen verschwinden wieder. Al-Qaida gleicht heute einer Armee, deren Bataillone nach dem Fall Afghanistans auseinandergerissen wurden und deren überlebende Truppenteile nun in weitgehender Autonomie operieren. Doch immer noch gibt es viele Soldaten, die kämpfen wollen, auch aus Deutschland. Monatlich kommen so viele Leute, dass es Probleme gibt, sie alle unterzubringen. Das sagt der Hamburger Qaida-Verdächtige Rami Makanesi, der selbst am Hindukusch ausgebildet wurde. Die vielen Splittergruppen machen es islamistischen Fanatikern mit ihrer neuen Struktur paradoxerweise einfacher, bei einer der Organisationen anzudocken. Zitat: Die Bedrohungslage in Deutschland durch Al-Qaida hat in den letzten Jahren eher zugenommen, sagt deshalb Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU. Und der muss es ja wohl wissen, oder? Nachdem sie jetzt Bin Laden umgelegt haben, könnte man fast sagen, jetzt beginnt eigentlich erst die Arbeit, die eigentliche Arbeit für die USA. Jetzt müssen sie nämlich die Figur postmortem noch schlecht machen, verleumden, nicht nur Mörder, sondern auch andere Geschichten müssen jetzt nachgeschoben werden. Jetzt kommt die Pornophase. Genau, jetzt stellen sie fest, dass, also sagt man, hat man angeblich pornografisches Material gefunden in seinen Computern. Dann werden Bilder veröffentlicht, wo zappt vor dem Bildschirm wie so ein alter Opa auf dem Sofa. Also auch da soll sein Image... Ich hatte eigentlich erwartet, Werner, dass ein Foto kommt, Bin Laden in SS-Uniform, wie er ein Kind missbraucht. Erinnerst du dich noch, als, vielleicht nächste Woche. Als die Amis Noriega und Panama City plattgebombt haben, da wurden nachher auch Pornos in Noriegas Amtssitz gefunden. Und Drogen natürlich, Drogen, Pornografie und alles, was man überhaupt als... Und Waffen. Waffen, es werden immer dann wieder Waffen gezeigt. Gerade die Amis, die größten Waffenfetischisten der Welt, zeigen dann die Waffen ihrer Feinde. Gut, das muss die Weltöffentlichkeit jetzt alles über sich ergehen lassen. Was da alles dran ist, da wird noch jede Menge Dreck rausgeholt aus dieser ganzen Story. Die wollen natürlich auch jetzt Geschichten verkaufen über die Presse und ihre Medien. Lassen wir sie dabei. Wir versuchen hier im Niemandsland eine andere Art von Berichterstattung zu bringen und versuchen auch ein bisschen den kritischen Widerspruchsgeist der Hörerinnen und Hörer zu wecken gegen all diese Meldungsflut. Weitere Themen, die die Weltöffentlichkeit und auch die deutsche Öffentlichkeit beschäftigen und beschäftigt haben die letzten Tage, sind die Themen Arbeitsmarkt. Da gibt es, wie wir gerade sagten, Herr Hund, der Arbeitgeberpräsident war hier in den spanischen Medien, da gibt es eine, sagen wir mal, einen Boom auf dem Arbeitsmarkt. Arbeitsmarktspezialisten haben ein Problem. In ganz Deutschland klagen Unternehmer über Schwierigkeiten bei der Suche nach Lehrlingen. 55.000 Ausbildungsplätze blieben im vergangenen Jahr unbesetzt. Mr. Hund, Senor Perro. Doch nirgendwo ist der Azubi-Notstand so dramatisch wie im Osten. Mehr als ein Drittel der Unternehmen gaben gegenüber dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, DIHK, an, dass sie nicht genügend Lehrlinge finden. In Mecklenburg-Vorpommern sank die Zahl der Bewerber allein zwischen August 2009 und 2010 um 19,8%, in Sachsen um 16,3%, in Tübingen um 12,9%. Für die Wirtschaft hat das verheerende Folgen. Unternehmen können Liefertermine nicht einhalten, Aufträge gehen verloren. Achtung, das schreibt der Spiegel wörtlich. Unternehmer können Liefertermine nicht einhalten, weil Lehrlinge fehlen. Da kann man sich fragen, was erzählen die uns? Denken die, wir sind blöd? Das steht, ich hab's vorgelesen, es steht hier gedruckt. Ein Unternehmer, der seinen Liefertermin nicht einhalten kann und sagt, weil uns Lehrlinge fehlen, diesem Unternehmer müsste man nicht 100, 300 Ohrfeigen verpassen und sagen, wenn du Liefertermine einhalten musst, dann nimmst du Leute unter Vertrag, bildest die aus und machst deine Arbeit richtig, sonst macht dein Laden zu. So etwas zu schreiben ist praktisch schon, es riecht nicht gut, oder? Außerdem, wenn sie Lehrlinge brauchen, und in dem Fall wäre es egal, ob die, um die zu qualifizieren oder nur als billige Arbeitskräfte, Da wird es jetzt Zehntausende geben von Immigranten aus Nordafrika. Ne? Die wollen sie ja nicht haben. Da gibt es ja auch ein Sprachproblem. Die wären doch ist froh ja drum. Ne? Das wäre schön, aber da braucht man natürlich auch ein paar Jahre, bis sie die Sprache lernen und sich angepasst haben. Aber Abhilfe sollen nun junge Osteuropäer schaffen. Seit dem 1. Mai können sich nämlich Bürger aus 8 EU-Beitrittsstaaten, darunter Polen, Ungarn, Tschechien, auf jede Stelle in Deutschland problemlos bewerben. Die volle Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt gehört zu den verbrieften Grundfreiheiten der EU. Deutschland hatte 2004 von dem Recht Gebrauch gemacht, sie für maximal 7 Jahre auszusetzen, aus Angst vor den hohen Arbeitslosenzahlen. Diese Frist ist jetzt vorbei. Die jungen Leute kommen, wahrscheinlich in Scharen, und kriegen hoffentlich gute Ausbildungsplätze. Aber wir natürlich immer misstrauisch, wenn die Unternehmer und ihre Lobbyisten solche Töne anschlagen, vermuten natürlich, die wollen einfach nur junge Leute, um die schnell auszubeuten, die billig arbeiten zu lassen. Und dann, wenn sie sie nicht mehr brauchen, kriegen sie einen Tritt in den Hintern, werden auf die Straße gesetzt. Und die Staatskasse kann denen vielleicht ein bisschen die Arbeitslosenzeit bezahlen. Darum geht's wahrscheinlich. Und das sagen sie natürlich nicht. Kommen wir zum Thema Krieg in Libyen. Ich habe da eine kleine Hörcollage vorbereitet. Da geht es um den Bombenkrieg in Nordafrika. Du weißt, Feldmarschall Rommel war in Nordafrika und hat da fleißig Jagd auf englische Panzer gemacht, wurde nachher vom Jäger zum Gejagten. Und wie gleichen sich doch die Töne und auch die Geräusche alter Wochenschauen aus der Nazizeit? Kriegsschauplatz Nordafrika. Ägyptischen Grenze. Thank you. auf Gaddafi! Jagd auf Gaddafi! Tötet Gaddafi! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet Gaddafi! Tötet Gaddafi! Tötet ihn! Kill Gaddafi! Kill Gaddafi! Kill him! Kill him! Kill him, man! Kill Gaddafi! Smash him the shit out of his bones! Kill Gaddafi! Kill Gaddafi! Kill him! Kill him! Kill Gaddafi! Kill Gaddafi! Kill him! Kill Gaddafi! Take it, Gaddafi! Take it, Gaddafi! Kill him! Kill, kill! Landartillerie sichert diesen... Ja, das war unsere kleine Klangcollage zum Thema Libyenkrieg. Tötet Gaddafi, kill Gaddafi. Das sind 70 Jahre her, dass deutsche Stukas über Nordafrika im Sturzflug auf britische Panzer herabstießen. Wie gesagt, die Wüstenarmee von Generalfeldmarschall Rommel, die haben zumindest am Boden gekämpft. Heute ist natürlich offiziell, Werner, das wissen wir, noch kein NATO-Soldat offiziell hat seine Füße auf libyschem Boden gesetzt, aber inoffiziell, die Meldungen sind da eindeutig, gibt es im Moment Söldnertruppen, Waffenlieferungen. Eine Söldnerfirma aus Frankreich ist da ganz schön im Geschäft. Ich weiß nicht, ob du von dieser Meldung gehört hast. Nee. Die ist diese Woche in der jungen Welt gekommen. Eine Söldnerfirma aus Frankreich treibt sich darum, es ist rausgekommen. Dieser Typ wurde verhaftet, wahrscheinlich hat er da jemanden sich besoffen oder jemanden vergewaltigt. Deshalb wurde er von eigenen Rebellen getötet. Jedenfalls, diese Leute sind da schon seit Monaten, haben sich da in einer Villa in Benghazi eingenistet und versuchen, Leute zu verkaufen und ein Riesengeschäft zu machen mit dem Elend dieser Menschen, mit diesem elenden, gezüchteten Bürgerkrieg. Das ist die Meldung über die Lage in Libyen. Hier ist die Meldung. In der libyschen Rebellenhochburg Benghazi ist nach Angaben der Regierung in Paris ein Franzose getötet worden. Der Mann wurde gemeinsam mit 4 Landsleuten an einer Kontrollstelle der von Aufständischen gestellten neuen Polizei außerhalb der Stadt festgenommen, wie das französische Außenministerium am Donnerstag nüchtern mitteilte, so heißt es. Er wurde angeschossen und starb später im Krankenhaus. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Rebellenkreise, Zitat, bei dem Opfer handelt es sich um einen Auftragnehmer der Streitkräfte. Gemeint sind die bewaffneten Aufständischen. Die New York Times meldete präziser, bei dem Toten handle es sich mutmaßlich um Pierre Martiali, Chef der Söldnerfirma Secopex mit Sitz im französischen Carcassonne, der erst am Dienstag über Ägypten nach Libyen eingereist war. Ein Team des Unternehmens war den Angaben zufolge schon seit mindestens einem Monat in Benghazi stationiert und hatte dort eine 2-stöckige Villa angemietet, die von hohen Mauern umgeben ist. Nach der Verhaftung der Secopex-Gruppe wurde das Objekt offensichtlich geräumt. Presseberichten zufolge hätte Martiali am Donnerstag mit Rebellenvertretern des selbsternannten Nationalen Übergangsrats in Benghazi Verhandlungen führen sollen. Dieser bedauerte den tödlichen Zwischenfall. Einem früheren Secopex-Mitarbeiter zufolge war Martiali im Auftrag der französischen Regierung in Ostlibyen unterwegs. Aha, die französische Regierung, also Monsieur Sarkozy und Carla Bruni schicken da also Söldnerführer hin. Interessant. Das Ganze hat ja angefangen, weiß ich nicht, aber sich unheimlich verstärkt, dieses Phänomen hat zugenommen im Irakkrieg, ne? Was wiederum zu tun hat, der Vietnamkrieg, wo eben dann das, die Amis raus mussten aus Vietnam, weil einfach der Widerstand unter der Bevölkerung, der US-Bevölkerung, dermaßen groß war, weil immer mehr Särge zurückkamen mit von den Boys, von den Jungs. Boys drin und deshalb hat man dann jetzt im Irak zunehmend solche Killer angestellt von privaten Firmen, also Blackwater zum Beispiel, die dann sehr gut bezahlt werden, weiß ich, im Monat 3.000, 4.000 Euro oder Dollar bekommen, dann wahrscheinlich noch Prämien, Abschussprämien für jeden getöteten Gegner, was dann dazu führt, dass sie dann möglichst viele umlegen und gar nicht mehr so genau gucken, wer das jetzt eigentlich ist, weil dann gibt's noch Prämie pro Kopf. Und vielleicht müssen die auch Ohren abschneiden, um die Ohren abzuliefern. Oder die Scalps, um dann auch zu kassieren. Aber nur linke Ohren, ne? Sonst könnte man ja da das Doppelte nachher. Linke Ohren, genau. Ja, richtig. Und wenn sie linke und rechte abliefern, muss man das durch zwei dividieren nachher, sonst lässt sich ja nicht gerne betrügen von diesen Killern. Scalps. Frankreich darf offiziell und hat offiziell keine Truppen in Ostlibyen. Das ist ihnen noch nicht erlaubt nach dem sogenannten NATO- und dem UN-Beschluss. Da Frankreich also keine Truppen direkt schicken kann, sei, so heißt es offiziell von der französischen Regierung, Achtung, SECOPEX für, Achtung, Schutzmissionen engagiert worden. Schützen und helfen, das sind die großen Zauberwörter der Kriegsherren. Wie die New York Times weiter berichtet, haben neben Frankreich mehrere Länder Militärberater entsandt, um die Rebellen im Kampf gegen die bösartigen libyschen Regierungstruppen zu unterstützen. Es ist immer wieder dasselbe. Gaddafi ist in sein eigenes Land einmarschiert, Saddam Hussein war in sein eigenes Land einmarschiert, Milosevic. Alle bösen Hitlers der jeweiligen Jahre sind also jeweils in ihre Länder einmarschiert. Vertreter der Aufständischen wurden am Freitag im Weißen Haus in Washington empfangen. Wer erinnert sich noch an die Bilder, als der damalige Präsident, ich glaube Jimmy Carter war es, als er diese fürchterlichen Kosovo-albanischen Killersöldner empfangen hat und hat ihnen praktisch die Weihen gegeben. Vorher hatte die CIA die noch als Terrorgruppen eingestuft und dann, als man sie brauchte, um Milosevic abzunieten, da hat man diese Killertruppen, diese Killergestalten empfangen, kleine Unternehmer aus der Gegend angeheuert und die praktisch als demokratische Vertreter und Lichtgestalten der jeweiligen Regierung bzw. Bewegung aufgebaut und die dann der Weltöffentlichkeit präsentiert als legitime Vertreter von irgendeiner Rebellengruppe. Sehr toll. Also undemokratischer geht's gar nicht mehr. Die NATO setzt derweil die Bombardierung der libyschen Hauptstadt Tripolis fort. Das sind die Meldungen und das sind die Geschichten, die am heutigen Samstag, dem 14., um die ganze Libyen-Geschichte kreisen. Es gibt jetzt immer wieder Gerüchte, dass Gaddafi noch lebe, dass er verletzt sei, dass er angeschossen sei. Seine sogenannten Paläste werden ständig bombardiert. Wir wissen es nicht, aber wir haben es vorhin versucht, ein bisschen drastisch zu zeigen. Tötet Gaddafi, kill Gaddafi, zum Abschuss freigegeben. Was mit diesen Leuten am Ende passiert, die werden wahrscheinlich wie Saddam Hussein aufgehängt, wie Pferdediebe. Wie vulgäre Pferdediebe werden sie irgendwann aufgehängt oder erwürgt von besonders rachsüchtigen Kleinkriminellen oder von Leuten, die noch eine Rechnung mit ihm zu begleichen haben, in irgendeinem Keller. Und das Ganze wird dann als Gerechtigkeit ausgegeben. So sieht's aus. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah habt Angst, wenn ihr alleine seid. Wir sind hier, um zu sagen, um zu sagen, um zu sagen. Wir sind hier, um zu sagen, dass wir das Geschehen einfach nicht mehr ertragen. Du bist doch der Nein. Was soll das? Was, was, was, was, was, was? Du bist doch der Nein. Was soll das? Was, was, was, was, was, was? Bescheid, doch habt Angst, wenn ihr alleine seid. Wir sind hier, um die Wahrheit zu sagen und zu lügen und zu wagen und zu sagen. Wir sind hier, um zu meinen und zu wissen. Oh fuck, die Stimmung pisst ins Gewissen. Die 1000 Roboter, die fetzen da richtig schön gitarrenmäßig ab. Ja, wir neigen uns fast dem Ende unserer Sendung schon zu. Uns bleiben noch knappe 20 Minuten. Es gibt noch sehr, sehr viele Themen. Wir haben schon einiges aus dem Programm gekippt. Ich sage mal, alles, worüber wir jetzt nicht mehr berichten. Wir berichten nicht über die Ultras, die in Spanien hier aufholen. Das heißt, die Rechtsradikalen. Diesen Beitrag müssen wir kippen. Wir kippen ebenfalls eine Meldung über 3 Millionen Deutsche Opfer von Datenklau geworden. Können wir gar nicht mehr bringen. Wir bringen ebenfalls jetzt nichts zum Thema Ali Weiwei, der Dissident, der in einem Geheimgefängnis irgendwo verschwunden ist in China. Können wir leider nicht mehr bringen, haben wir zu wenig Zeit. Dann den Nachruf auf Ernesto Sabato, den haben wir letzte Woche schon gebracht. Diese Woche bringt der Spiegel den Nachruf. Wir waren also vor dem Spiegel schon nachrufmäßig hier im Niemandsland. Das können wir uns als große journalistische Leistung anrechnen. Wir berichten auch nicht über Carla Brunis Teilnahme an Woody Allen-Film, Werner. Worüber sprechen wir noch nicht in dieser Sendung jetzt mehr? Wofür haben wir keine Zeit mehr? Ich will noch was über Metropolis also bringen. Dann sagen wir eben. Wir sagen erstmal die Sachen, über die wir keine Zeit mehr haben zu sprechen. Sagen wir auch nichts zu France Telecom, wo unter dem Personal jetzt der 63. Selbstmord stattgefunden hat. Aha. Wegen der Verschärfung der Personalpolitik in dieser Firma. Dazu sagen wir nichts. Können wir nichts mehr sagen. Nee, ja. Fukushima. Sagen wir auch nichts. Ist was abgeschaltet worden? Sagen ne? wir, nee, aber das dürfen wir ja nicht sagen. Wir sagen auch nichts darüber, dass Sarkozy in die Welt hinaus Sound. Die Welt braucht die Atomkraft und dass er ein Moratorium, ein Atommoratorium als mittelalterliche Maßnahme bezeichnet. Da brauchen wir auch nichts dazu sagen. Ne? Was haben wir sonst noch? Gut, dann bringen wir die Sachen, zu denen wir jetzt etwas sagen. Ich würde gerne etwas sagen zum Thema Kultur. Ich werde mal unsere Kulturkunde ja jetzt auflegen. Ich nehme mal die 1000 Roboter hier aus dem Kasten. 1000 Roboter aus dem Kasten nehmen, werde mal unsere Kulturmusik, wenn ich die finde, werde ich die auflegen. Nee, die habe ich heute gar nicht dabei. Ho, ho, ho, ho, ho. Dann muss Jazz ran. Also Kulturnachrichten ohne Jazz, würde ich sagen, die kann man einfach nicht richtig bringen. Wenn ich keine Jazz-Töne im Hintergrund höre, dann fällt mir das Sprechen von nicht-politischen Sachen schwerer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du eigentlich Jazz-Fan? Nicht so sehr, ne. Gut, ich bring mal unsere wunderbare Olivia Trummer, die ist wirklich sehr beliebt, als Jazzthema für den Kulturteil. Und dann sagen wir einmal etwas zum Thema Metropolis. Da gibt es nämlich etwas Neues. Musik. Es gibt eine Joschka Fischer-Dokumentation. Ein Film über Joschka Fischer. Sollen wir uns den angucken gehen, Werner? Was denkst du? Was sagst du spontan, wenn du den Namen Joschka Fischer hörst? Eine Dokumentation über sein Leben, sein Werk? Wenn ich überhaupt nichts Besseres zu tun habe, dann gucke ich mir den vielleicht an. Ja, hier steht im Spiegel, er zeigt den Egoisten, den Europäer, den Machtmenschen. Der Oscar-Preisträger Pepe Dankert hat einen Dokumentarfilm über die lebenslangen Kämpfe des Joschka Fischer gedreht. Er liefert damit, passend zum Umfragehoch, eine grüne Siegergeschichte. Jo, also wem es Spaß macht, der kann sich das natürlich angucken, Joschka Fischer. Klar, der Junge hat's wirklich zu was gebracht. In der Spiegel-Print-Ausgabe von dieser Woche gibt's auch eine lange Fischer-Story. Das Foto natürlich, wo er da auf einen wehrlosen Bürger in Uniform einschlägt, dieser Fischer, das ist natürlich um die Welt gegangen und hat damals auch Madeleine Albright überzeugt, als sie dieses Foto gesehen hat. Und Fischer hat gesagt, dieser Polizist vertritt praktisch die SS. Die Generation meiner Eltern, gegen die ich bin, da war Madeleine Albright als Jüdin, die gerade Jugoslawien bombardieren wollte, überzeugt, dass man mit Fischer den Holocaust an den Kosovaren verhindern konnte. Dadurch wurde Fischer praktisch in den Adel des Imperiums aufgenommen. Das war Joschka Fischer. Hoffentlich ist da auch was drin zu seinem Kampf gegen sein Übergewicht, ne? Naja, der ist gelaufen, der Fischer. Der hat ganz schön, es gibt da ein Foto, da ist er wirklich spindeldürr. Da sieht er richtig dünn aus. Da hat er bestimmt 30 Kilo abgenommen. Das war in seiner Laufphase. Er hat ja dann, glaube ich, auch ein Buch übers Joggen geschrieben, oder nicht? Ich weiß nicht. Ja, ja, ich glaube, ja. Gut, was uns jetzt interessiert, ist ein anderes Thema, das Thema Metropolis. Es gibt nämlich einen neuen Kinostart. Am 12., am vorgestrigen Donnerstag, kam die neu restaurierte Fassung von Fritz Langs Stummfilmklassiker Metropolis mit verschollen geglaubten Szenen wieder in die Kinos. Dieses Werk wurde ja auf der letztjährigen Berlinale als Weltoffenbarung gefeiert. Das war übertrieben, dennoch sollte man sich das Spektakel im Kino nicht entgehen lassen. Metropolis von Fritz Lang. Parallel zur Berlinale Welturaufführung am 12. Februar 2010 übertrug Arte die nahezu vollständig rekonstruierte Premierenfassung von 1927 auf Freihaus. Warum also im Kino jetzt noch Geld ausgeben, fragen sich viele Leute. Sicher nicht wegen der Handlung. Das verquaste völkische Pathos und die expressionistische Symbolik im Drehbuch der damaligen Fritz-Lang-Ehefrau Thea von Harbu sind auch unter Berücksichtigung der historischen Umstände vielleicht eine Zumutung. Vielleicht. Das haben schon zeitgenössische Kritiker, darunter Zukunftsschriftsteller H.G. Wells, moniert. Mag es auch 150-prozentige Cineasten noch so provozieren. Die Identifikationsfiguren stoßen nämlich ab. Grimassen und Gehampel des Mittlers Freda Fredersen, Gustav Fröhlich, einer selten trüben Tasse, die Kapital und Arbeit versöhnt, diese Faxen nerven. Und der Maschinenmensch Vamp, Brigitte Helm, stellt ihn dar, ist als Barrikaden- und Scheiterhaufen-Hedonistin viel sinnlicher und klassenkämpferischer als die holde blonde Jungfrau und Sozialpartnerschaftspredigerin, die als ihr menschliches Vorbild gar nicht leuchtet. Kritische Töne. Es spricht für Fritz Lang, den Meister der Bildkomposition und Massenchoreografie, dass er diesen Schwulst trotzdem mitreißend inszenierte. Und wegen seiner famosen Bilder ist auch der Kinobesuch Pflicht. Jawohl. Denn wann kann man schon einmal einen Meilenstein der Filmgeschichte sonst nur im Heimkino oder gelegentlich im Fernsehen zu erleben auf großer Leinwand sehen? Eine Kino-Wiederaufführung hätte sich allerdings schon die bekannte 2001 letztmalig überarbeitete Version verdient. Ich würde sagen, der Film ist ein Augenschmaus, wenn man näher drüber nachdenkt, was man da alles sieht, geben wir dem Kritiker hier im Spiegel recht. Die haben natürlich einiges da an Ideologie, die doch vielleicht auch sehr nazimäßig ist, aufgelegt. Und das ist vielleicht nicht so gut. Aber wie gesagt, heute mit dem Abstand und mit dem heutigen Wissen sind wir natürlich immer die Schlauen und denken, naja, so war's halt. Was es noch zu berichten gibt in unserem Kulturblog, da gibt es Cinema, Teatre, Musica, Danza y Mes. Es wird am Passage Luis Companys am 3. und am 5.6. gibt es eine riesen Deutsch-Show. Die wird organisiert vom Goethe-Institut. Unzählige kulturelle, wirtschaftliche und persönliche Partnerschaften bestehen zwischen Deutschland und Katalonien. An diesem Wochenende vom 3. bis 5. Juni kann man sich von der Lebendigkeit und Vielfalt dieser Beziehungen überzeugen. An Informationsständen, bei Podiumsgesprächen und beim reichhaltigen Kulturprogramm Da gibt es einen deutschen Stummfilm mit Klavierbegleitung durch einen katalanischen Pianisten. Welcher Film mag das wohl sein? Vielleicht wird's Metropolis werden. Wir wissen es nicht. Dann eine Lichtinstallation von Sebastian Neitsch mit Musik von Javier Navarrete. Ein deutsches Kindertheaterstück von einer katalanischen Gruppe inszeniert und vieles, vieles, vieles andere mehr am Passeig Companys in Barcelona, am Ciudadela Park. Ja, Anfang Juni, ne? Ja. Und also sicher gibt's da mehrere Aktivitäten, Veranstaltungen, die interessant sind, auch kulturelle, aber trotzdem die Leute, die das ausrichten, sind auch viele dabei, von denen, die eben auch zu denen gehören, die diesen Angriff führen, ne, auf uns, die uns Angriffe auf unsere Rechte und Lebensverhältnisse. Ne. Da ist das Konsulat, da nicht nur das Goethe-Institut, da verschiedene deutsche Firmen, die Firma Lidl unter anderem, der KDF, was früher hieß, Kreis Deutscher Führung. Kraft durch Freude. Kraft durch Freude, ja, heute heißt es Kreis deutschsprachiger Führung. Ja, heute heißt das Powered by Emotion. Ja, ja, also solche Leute veranstalten diese Sache, da sollten wir vielleicht dran denken auch. Und ich will aber dann jetzt auch noch hinweisen auf noch eine Demonstration, ja, morgen, und zwar, also jetzt im Moment läuft ja diese große Demo hier schon im Zentrum von Barcelona, und morgen mehr oder weniger zum gleichen Thema gibt es nochmal eine große Demonstration um 18 Uhr hier in Barcelona, am Plaza Catalunya soll das losgehen. Vielleicht geht es hin zum Parque de la Ciutadella, findet gleichzeitig statt, morgen Abend um 18 Uhr in Figueras, in Tarragona, in Lleida, aquí, hier in Barcelona und noch in 50 weiteren Städten in Spanien. Also hier läuft es unter dem Lema Ocupem als Carrés, nehmen wir uns die Straßen, prendiamoci la città. Und das Interessante an diesem Aufruf, finde ich, sind keine Parteien, keine Gewerkschaften, die dahinter stecken, sondern ein Zusammenschluss von Tausenden von Individuen, Blockern, Nachbarschaftsvereinigungen, Arbeitslosengruppen, ATTAC auch dabei, andere Nichtregierungsorganisationen, Jugendgruppen, Hypotheken, Geschädigte, und der Aufruf wurde verfasst von dieser Plattform Democracia Real Ya. Und sie versteht diese Demonstration morgen Abend als Ausgangspunkt für weitere Mobilisierungen in der Zukunft. Also gegen Korruption, gegen die Zwei-Parteien-Diktatur. Wir haben genug davon, nur noch eine Ware zu sein in den Händen der Mächtigen, der Politiker und der Banker. Und auch interessant, Anspielungen auf die sozialen Bewegungen in Nordafrika, und auch wurde hauptsächlich aufgerufen zu dieser Demonstration in Twitter und Facebook. Ja? Also auch hier eine Analogie zu Nordafrika. Morgen Abend 18 Uhr, Plaza Catalunya. Gut, wir sagen tschüss. Tschüss Werner, tschüss, alles Gute, schönes Wochenende. Auf Wiederhören, verehrte Hörerinnen und Hörer. Nicht vergessen, unsere heutige Niemandsland-Sendung wird nächste Woche wiederholt. Donnerstagnacht von 1 bis 3 Uhr nachts und auch freitags von 16 bis 18 Uhr und dann auch etwa ab Dienstag im Podcast. Agur, jau, tschüss, adeo, haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss. Ich allein freu ich mir sich schon ins Bad mal bereut in sie heim, ob man die drin nicht doch unzufrieden ist, und dann hofft man oben innere Stimme, die sagt niemals, niemals, da Stadt fehlt dir niemals in. Fehl dir niemals in. Man denk an manches, war das Jahre her, doch eigentlich nie geklärt. Situationen, was nicht all passiert.